Kapitel 3. Was jetzt? Jans Herz klopft ganz schnell. Was kann ich tun? Wie kann ich sie finden? Vielleicht weiß der Welsch ja was. Jan denkt kurz nach, dann nimmt er sein Handy. Müller, Panthofer, Sawicki. Jan geht nervös durch das Adressbuch in seinem Handy. Na endlich, hier. Welsch, 248. Kanzlei Welsch, Martini, guten Tag. Ja, guten Tag, Frau Martini. Hier ist Jan, Jan Cisolek. Kann ich bitte Herrn Dr. Welsch sprechen? Nicht da? Wann kommt er denn zurück? Ah, schon weg ins Wochenende. Es geht um Maja. Wissen Sie, wann sie aus der Kanzlei? Schon um 12 Uhr? Sie wissen auch nicht? Maja? Ganz nervös? Ah ja, ganz schnell aus dem Büro. Mit einem großen braunen Briefumschlag. Danke, Frau Martini. Ja, auf Wiederhören. Jan überlegt. Dann ist sie vielleicht zu Hause. Oder dieser Typ? Nein, nicht sowas denken, Jan. Bleib cool. Ich fahre jetzt erstmal zu ihr, dann sehe ich weiter. Jan nimmt zwei Stufen auf einmal. Ein dicker Mann kommt ihm entgegen. Hey, wo wollen Sie denn am Freitagnachmittag so schnell hin? Immer mit der Ruhe, junger Mann. Entschuldigung, murmelt Jan. Endlich, der Bahnsteig. Da kommt auch schon die S-Bahn. Er steigt ein. Eine Station, dann muss er an der Friedrichstraße in die S5 umsteigen. 10 Minuten später steigt er am Hackeschen Markt aus. Jan überquert einen Platz und geht zu den Höfen. Viele Menschen, besonders Touristen, bummeln hier herum und bewundern die schöne Jugendstilfassade vom ersten Hof. In den engen 8 Höfen gibt es viele kleine Geschäfte, Theater, Kneipen und Cafés. Jan geht ganz schnell durch die ersten Höfe in den hinteren Teil. Maja hat hier zusammen mit ihrer Freundin Fariba eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Dort wohnt man sehr schön. Die Wohnung ist für die beiden eigentlich zu teuer, aber sie gehört Faribas Vater. Sawicki und Rabhat steht an der Wohnungstür. Jan klingelt 3-mal. Das ist ein Zeichen. So wissen Maja und Fariba, dass es ein Freund oder eine Freundin ist. Kurze Zeit später geht die Tür auf. Gott sei Dank, du bist zu Hause, sagt Jan. In der Tür steht Fariba, eine junge Frau mit schwarzen Haaren und großen braunen Augen. Jan? Du? Ich denke, du bist mit Maja verabredet. Ja, ja, aber Maja war nicht da. Und hier ist sie auch nicht, oder? Nein. Du bist ja ganz blass. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich weiß nicht. Maja ist schon seit Tagen so anders als sonst. Ja, das stimmt allerdings. Seit dieser Kokoschka so oft anruft, ist sie so nervös. Fariba, ich mache mir große Sorgen. Maja ist sonst immer so zuverlässig, aber heute sind wir verabredet und sie kommt einfach nicht. Und dann ist da noch so ein Anruf auf meinem Handy. Ich konnte Maja nicht verstehen. Ich rufe sie zurück und keine Verbindung mehr. Fariba, da stimmt was nicht. Jan, ich muss dir noch was sagen. Heute Morgen hat dieser Kokoschka wieder angerufen. Er will sich mit ihr treffen. Ich glaube sogar heute noch. Fariba wird jetzt auch ganz weiß im Gesicht. Jan, du meinst doch nicht etwa, er hat Maja? Doch, genau das meine ich. Jan ist schon wieder auf der Treppe. Warte, Jan, ich komme mit. Nein, bleib du hier. Jemand muss zu Hause sein. Vielleicht ruft Maja an. Ja, hoffentlich. Fariba, hast du eigentlich meine Handynummer? Ich meine, falls... Ja, die habe ich. 0160-802-5647, richtig? Ja, stimmt. Und schon hört Fariba unten die Tür ins Schloss fallen.